Kameraden, jetzt zusammengerafft, die letzte Kraft. Es bebt das Herz, es hebt sich die Brust, die Faust, die ballt sich, das Blut kocht über. Der Hass und die Wut, sie treiben uns an. Wir müssen siegen, der Feind muss erliegen. Wir halten zusammen, Mann für Mann. Wir wollen ihn rächen, unseren Horst Wessel und all, die sie holten aus unseren Reihen. Ihr Geist führt uns an, damit wir das schaffen, wofür die ihr Leben dahingegeben. Wir wissen, wir müssen zu sterben bereit sein, zu retten die Heimat, die Ehre. Doch glücklich sind wir, unser Leben zu geben, damit frei das Vaterland sei. Und tobt der Feind auch noch so grimmig und holt der Teufel selbst herbei und windet sich wie eine Schlange, speit Gift und Geifer aus dabei. Wir lassen uns durch nichts beirren. Der Sturm bricht los, der Tag bricht an, wo Hitlerfahnen rauschen werden. Millionen Männer treten dann, die siegen wollen oder sterben. Zum Sturmappell gerüstet an. Dann winkt der Tag der Freiheit wieder. Ein neues Volk ersteht aufs Neu. Es klingen wieder deutsche Lieder und deutsche Lande werden frei. Drum haltet zusammen, Helden, erwacht. Es gilt jetzt zu rächen, zu brechen die Macht, die uns hat geführt in diese Not. Der Himmel entscheidet, ob Freiheit, ob Tod.